Kundgabe 3981. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.02.1947. Lichtwesen, geistige Betreuer der Menschen. Die lichtumflossenen Wesen im geistigen Reich stehen in engster Verbindung mit mir und haben daher auch den gleichen Willen, und sie verfügen über große Kraft, ihren Willen zur Ausführung zu bringen. Und also sind sie gewissermaßen die Ausführenden meines Willens. Sie sind meine Diener, meine Bevollmächtigten, deren Tätigkeit meinem Heilsplan von Ewigkeit entspricht. Und sie betreuen unzählige Wesen auf Erden wie im Jenseits. Alles, was lebt, also in einem bestimmten geistigen Reifegrad steht, muss auch so betreut werden, dass es sein Ziel erreicht, weil es ohne Hilfe niemals den rechten Weg gehen würde. Es muss ständig geleitet werden, und diese Führung und Betreuung ist das Amt aller Wesen, die von Licht und Kraft durchstrahlt sind, deren Liebe zu mir und zum Unerlösten so tief ist, dass sie tun, was stets meinem Willen entspricht: das Unvollkommene zu erlösen. Unzählige Lichtwesen sind in meiner Nähe und rastlos tätig. Also können auch unzählige Menschen auf Erden ihre Fürsorge genießen, und jedes einzelne Schicksal kann beachtet, jedes Geschehen für den Menschen so gelenkt werden, dass dieser ausreifen kann, wie es seine Bestimmung ist. Doch die Freiheit des Willens tasten auch diese Lichtwesen nicht an, so dass trotz größter und liebevollster Fürsorge auch ein Zurücksinken in die Finsternis nicht ausgeschlossen ist, wenn das Wesen selbst sich dem Willen und der Fürsorge der Lichtwesen widersetzt, wenn es also mich selbst nicht anerkennt und weder Kraft noch Licht begehrt. Dann schaltet auch die Fürsorge des lichtvollen Geistigen aus, so lange, bis Ersteres von selbst sich mir zuwendet und dadurch auch den Lichtwesen Freiheit lässt, selbst einzuwirken auf jenes. Doch kein Mensch auf Erden braucht die Hilfe und Liebe der Lichtwesen zu entbehren. Kein Mensch wird von mir aus gering bedacht oder vernachlässigt, sondern eines jeden Schicksal entspricht seinem eigenen Willen, und dieser bestimmt das Maß von Hilfe und Kraft zur Erlösung. Und da die Lichtwesen Ausführende meines Willens sind, ist also ihre Lenkung gleich der meinen und ihre Fürsorge auch die meine. Es kann daher immer von meinem Wirken und von meiner Hilfe gesprochen werden, denn die Lichtwesen sind als zu mir gehörig ein Teil meiner selbst, wenngleich sie als Einzelwesen das Glück meiner Durchstrahlung mit Kraft und Licht und das Glück einer fortgesetzten Tätigkeit für mich empfinden. Diese Tätigkeit aber besteht nur in der Ausführung dessen, was meine Liebe und Weisheit als gut und erfolgreich für die einzelnen Seelen erkennt. Und so kann das ganze Weltall voller hilfsbedürftiger Seelen sein. Es wird nicht eine Seele die göttliche Fürsorge zu entbehren brauchen, weil auch das Lichtreich unendlich ist und die Seligkeit dieser im Lichtreich sich befindlichen Seelen darin besteht, von mir Aufgaben entgegenzunehmen und sich in der Erfüllung zu überbieten. Was mein geworden ist durch Gestaltung zur Liebe, steht auch in unmittelbarer Verbindung mit mir. Und mein Wille, meine Kraft und meine Weisheit erfüllen ein solches zur Liebe gewordenes Wesen, so dass es sich ewiglich nicht mehr von mir trennt und nun voller Liebe sich dem Geistigen zuwendet, dass diese Seligkeit nicht mit ihm teilen kann, seiner Unvollkommenheit wegen, und das zu erlösen, die Lichtwesen drängt. Es steht dem Unerlösten mit der gleichen Liebe gegenüber wie ich selbst, aus dessen Liebekraft alles hervorgegangen ist. Folglich wird es sich auch aller meiner Geschöpfe annehmen, sie betreuen und ihre Lebenslage lenken, so dass ein jeder Mensch auf Erden seinen geistigen Betreuer hat und dieser wieder, als völlig mir verbunden, nichts anderes wollen und denken kann als ich selbst. Und so nach das Geschöpf sich von mir selbst geführt und betreut fühlen kann, und es auch ist. Ich stehe über allem, und ein Heer seliger Geister umgibt mich. Doch auch das kleinste, unscheinbarste Wesen genießt meine Fürsorge, meinen Schutz und wird nicht vergessen von mir. Und ob dies auch den Menschen unverständlich ist, weil ihr Wissen und ihre Kraft nur beschränkt ist und sie diese Beschränkung auch bei mir voraussetzen, so lange, wie sie selbst unvollkommen sind und sich von der Macht und dem Licht des Vollkommenen keinen Begriff machen können. Amen.